Corona-Blabla. Langsam aber sicher zeichnet sich eine Übersättigung an viralen Neuigkeiten ab. Ampere ruft uns zur Sondersitzung und ladet zur musikalischen Entdeckungsreise. Das mal mit etwas ganz Speziellem im Gepäck. Vor knappen 11 Tagen hat sich das Who's Who vom Schweizer Underground auf der Make Some Room Compilation zusammengefunden. Auf sage und schreibe 131 Tracks zeigt sich die lokale elektronische Musikszene von ihrer Schocki-Seite. Blutjunge Schlafzimmerproduzentinnen gehen Hand in Hand mit altehrwürdigen Pionieren sowie ein paar von der wohl grössten Musikexporte der Alpennation. Das Ziel dieser Scheibe ist die finanzielle Unterstützung vom hiesigen Kulturschaffen im Dunstkreis der Clubkultur. Der Verein Club Culture CH probiert dadurch die doch eher immense Ausfall der Nightlife-Branche für alle Beteiligten ein wenig erträglicher zu machen. In dieser Folge von Ampere gibt es somit ausschließlich Tunes von dieser Compilation. Während du den Kopf für eine knappe Stunde mal auf Durchzug schalten kannst, zeigen wir unsere Favorites von diesem epischen Release und fahren einmal querbeet durch fast alle vertretenen Styles und Geschwindigkeiten von Underground-Heldinnen und Big Players gleichermaßen. Alle Songs haben wir natürlich in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist an den Start gebracht. Falls ihr noch mehr über das Projekt erfahren wollt, schaltet ihr am besten am Samstag beim John von CH Beats auf SRF 3 ein. Dort plaudern die Initiatoren ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich bin Benni und das ist die 34. Folge von Ampere, hier auf SRF Virus. Durch die Schweizer Elektrosphäre ist Laidback mit zwei Tracks aus Basel gestartet. Locke und Boris haben mit Bobby Jazz am Anfang eine entspannte Skizze aus Hip-Hop-Jazz und Downtempo-Groove vorgelegt. Der zweite Tune ist vom Audiodope Pro und heisst Love. Favorites von der ganzen Scheibe kommt von der ehemals besseren Hälfte von Blick & Lex und nope, es ist nicht der Blick. Der Lex ist seit Dekaden ein begnadeter Digger und DJ. Sein Album Cosmic Shift ist letztes Jahr im Ampere HQ auf und runtergelaufen. Auf dem Song By the River trifft frühlingshafte Verträumtheit auf einen Groove, der perfekt zur 5 Uhr am Nachmittag auf dem Balkon passt. Der Lex stellt dort sein A-Game als popsensibler Songwriter perfekt zur Schau. Clear, I will follow tomorrow. Today will be gone by. Basel nach Zürich und wieder zurück. Das nächste Sondermaterial kommt ebenfalls aus der nachwachsenden Generation an hochtalentierten Downtempo-Künstlerinnen aus der selbsternannten Kulturstadt. Gemeinsam mit dem Dandara und dem Arutani hat sich der AWM von Basel in die ganze Welt rausgespielt. Leider sind kommende Shows in Oslo, Paris, Wien und Finnland momentan wohl auf Eis gelegt. Für die Make Some Room Compilation serviert er einen Signature-Cut aus lateinamerikanischer Exotika und sattem Bass. Perfekt fürs cancelte Sommerfestival oder der Traum davon. Sonnenküste-Session mit Sicherheitsabstand träumen wir uns weiter und bringen Ibiza direkt nach Hinterdiepflingen. Der Florian Büchel ist ein echtes Multitalent im Kosmos von der heimatlichen elektronischen Musik. Unter dem Klarnamen gibt es sonst leicht dreckige House-Tracks. Der Tune Odious Debt kommt hingegen ein bisschen geschliffener, aber nicht weniger groovy um die Ecke. Coolness-Rating ist through the roof. Gieß mal das Glas wieder auf. We'll be right back. Casey und dreht auf einer Wolke aus sommerlichem Glück schlittern wir weiter. Rye Hope, so, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es sind der Rolf Saxo und der Reto Gafuri, zwei langstehende Protagonisten vom Nachtleben, die schon seit immer mit ihren individuellen Projekten für ordentliches Kopfdrehen und Füdling wackeln gesorgt haben. Für die Name-Drop-Afficionados unter uns, die beiden representen Saalschutz, Turning Tides sowie Tropical Continent Sound System. Der Track Voyage ist genau das. Beide Fies fix auf dem Dancefloor, bisschen Kontrollverlust und Schweißperlenzellen. Underground und Underrated ist auf der Make Some Room Compilation vertreten, sondern auch wahre Weltstars, wie beispielsweise Sonja Mounir, die sich seit einem Jahrzehnt zu der internationalen DJ-Elite zählen darf. Sie hat definitiv den Mainframe knackt, hat bereits über 60 Länder bespielt, an so ziemlich jedem relevanten Festival zeigt, wer der Boss ist und ist Stammgast in der berühmt-berüchtigten Panorama-Bar, dort in dem einen Berliner Exzess-Tempel. Obwohl ihr Gefühl für reduzierte House-Tracks sowie ihre frühen Morgensets legendär sind, gibt es auf dem Track Mimosa einen räudigen Club-Cut mit dicker Bassline und feschem Rhythmus. Der volle Track setzt auf eine 10-minütige Tanzflächenhypnose. Wärmste Empfehlung, das Ding in voller Länge nachzuholen. Lamberg auf SRF Virus. Der Röstigabe interessiert genau niemand, wenn es ums Liebe verteilen geht. Schaut's gehen raus down south an die Genfer Szene-Queen Salmon L. Oos, wo mit ihrer Gang House of Jean Vegas für queer-radikale Dance-Eskapaden sorgt. Keep Dancing ist ein bisschen Trance, ein bisschen Deep House, eine Zeitkapsel direkt in die 90er mit dem Gepäck voller Zukunftsvisionen, ein kleines Fenster zu besseren Zeiten. For millions of years, mankind lived just like the animals. Then something happened which unleashed the power of our imagination. We learned to sing, and we learned to dance. Westschweiz, genauer gesagt in Fribourg, von wo einer der Masterminds hinter dem Ampel-Lieblingslabel Strecke als Quell einer der wohl besten Tunes zu der Compilation beisteuert. Auf Alltag gibt es vertrippte Techno-Goodness gemischt mit erdigem Pop, superschöne Elektronika für subtile Gefühlsausbrüche und ein Leben irgendwo zwischen Timelapse und Slow-Motion. Westschweiz setzt zum Hattrick an. Der Lausanner Mystic V joked auf dem Track «Every move you make, every breath you take» der Bryan Adams ins Gedächtnis. Trotz allem Humor kommt der Tune aber nicht albern daher, sondern katapultiert ihn mit entspannten Breakbeats und cooler Progression im mentalen Wellnessbereich. Ampere Certified. Basel ertönt ein unüberhörbarer Gunfinger-Alarm aus Drumbreaks und Retro-Samples. Der Mukuna vom Kollektiv Somatic Rituals sendet auf dem Track One einen direkten Tanzbefehl an deine unterbewegten Gliedmassen. Liebe geht raus und gerade nochmal Ampere Certified. We'll be right back. Kamada. Bisschen schnell, so laid-back, aber er geht schon fast rückwärts. Der Wahlpariser Buvette kommt eigentlich aus Lausanne und droppt mit Crossroads einen geschmackvollen Breakbeat-Tune, der tiefschürfende Techno mit Drum'n'Bass zusammenführt. Subaquatische Vibes für die Deep Dive Crew. Wenn du all die Artists in der Krise unterstützen willst, gehst du am besten auf Bandcamp oder die offizielle Website von der Make Some Room Compilation und gönnst dir die insgesamt 11 Stunden Hörerlebnis als Download. Wenn du das Ding aber dann doch eher in deiner Playlist siehst, geht das natürlich auch. Für das checkst du am besten die Ampere-Playlist und lässt dich dort weitertreiben. Bei so viel hochkarätiger Musik labere ich mir noch das Füdli ab. Darum das mal kurz und knackig. Das ist Moto Guzzi mit Io Te Quiero, West Coast Flavors für Lowrider-Fahren im Liegestuhl. Motto wird so langsam klar, Breakbeats sind definitiv en vogue. Eine weitere Bestätigung gibt es durch den Weltschweizer FSS, wo einer von meinen Favorites von dieser Compilation beisteuert. Straight out of Lausanne vermischt der FSS Glitches und Jazzy Vibes mit sattem Bass und verpackt verspulte Dance Music während 4 Minuten und 13 Sekunden. No more mind game. Thank you. soll man noch einen sagen, dass es bei Virus wenig Interaktion mit der Westschweiz gibt. Der französisch sprechende Teil von der Heimat ist in dieser Show und natürlich auf der Make Some Room Compilation definitiv nicht untervertreten. Wir machen den Shift von Lausanne nach Genf, wo die Konkurrenz definitiv nicht schläft. Der DJ Lux ist A, liefert mit dem Track So Much Pain einen von meinen drei Lieblingstunes von dieser Compilation. Das könnte aber auch gut am Wetter und dem bevorstehenden Takeover durch den Sommer liegen. Der Dude ist eng mit dem Motel Campo verknüpft, ein Schuppen, wo die Calvinstadt auf Trab hebt und die Corona-Zeit mit coolen Livestreams überbrückt. Go check! Sagen, wenn ich den ganzen Premium-Stuff aus Genf höre, manifestiert sich mein Plan, straight nach der Krise wieder mal runterzufahren. Auch der nächste Tune ist wieder Fire. Coming in ist das Duo NS Crow mit dem Track Easy Pole. Ein militanter Step mit kompromissloser Bassline für Gunfingers über Kopfniveau. Wir gönnen uns noch einen letzten Schwenker nach Zürich, bevor wir auf die Schlussgerade einbiegen. Dort an, wo der Luca Duran längst tonangebende Akteur im Nachtleben geworden ist. Der umtriebige Produzent ist Resident in der Zukunft und der Headhunter von Akoya Circles, einem Imprint, der in den letzten Jahren mit fashion Partys und Retro-House auf sich aufmerksam gemacht hat. Auf dem Track «Phantasma» macht er genau dort weiter, wo er mit seiner letzten EP aufgehört hat. 80s-inspirierte Techno, bisschen verspielt, Wochenende extraordinär. Wir schalten auf Autopilot. Kurz vor dem Schluss fängt uns der Track «Sleepwalkers» von der Elisabeth Timm auf und lässt uns vom Rave in der Stube langsam zurück aufs Chillout-Sofa gleiten. Wir geben nochmal ordentlich Liebe raus für die «Make Some Room» Compilation und an all die fleissigen Menschen, die eine 130-Track-starke Compilation auf die Beine gestellt haben. euch das Ende von Ampere aus dem Tagtraum rüttelt, gibt es eine allerletzte Mikrodosis Glückseligkeit. Q4 kommt vom Nachwuchsproduzent Marc Lando aus Basel, der ein regelmäßiger und natürlich gern gesehener Gast im Elysia oder dem Quartiersquad ist. Vor exakt einem Jahr hat er sein Debüt auf Swim, im Label vom Ampere-Redaktionsbro Testorpf, rausgegeben. Liebe geht raus an die alles transzendierende Swim-Clique. Während der Marc Lando in den Startlöchern steht, verabschieden wir uns von der 34. Folge von Ampere. Die Show hat ein Highlight auf die Schweizer Underground-Szene geworfen, die erheblich von der Corona-Folge betroffen ist. Geht also auf Bandcamp oder Spotify und supportet das monumentale Kollektivergebnis. Wir schweben zurück in die Tiefe der Plattenkiste und hören uns nächste Woche wieder bei einer weiteren Folge von Ampere mit mir und Benni hier auf SRF Virus.